Das Urteil fällt mir gar nicht mehr. Die Wahrheit wird es selber sagen, dass Phöbus hier den Preis davon getragen. Pan, singet vor dem Wald, die Nymphen kann er wohl ergatten. Jedoch so schön, als Phöbus Klang erschallt, ist seine Flöte nicht zu schätzen.